deine Macht. Das Königreich der dunklen Nacht. Wenn du des Volkes Spott und Hohn, das falsche Blutze auf dem Thron. Von an die Liebe leistet Widerstand. Das im Wasser gehört das Land. Sag ihnen, wo der Heine ist. Zeig ihnen das Wahre an ihr Weg. Excalibur, das ist Schwert aus dem Stein. Excalibur, dann sollst du König sein. Excalibur, zieh das Schwert aus dem Stein. Excalibur, dann sollst du König sein. Fahne trug im Staub, das hängt der wahre Held sein Haum. Durch tief im Herzen ist er bereit, zu kämpfen für die Ewigkeit. Nordlande gibt der leistet Widerstand. Doch dem Wasser gehört das Land. Sag ihnen, wo der Reine ist. Zeig ihnen das wahre Angesicht. Excalibur, zieh das Schwert aus dem Stein. Excalibur, dann sagst du König sein. Excalibur, zieh das Schwert aus dem Stein. Excalibur, dann sagst du König sein. Das Schwert aus dem Stein.